Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Die Folgennummer ist die 273. Und es gibt dazu bestimmt einen Zahlenfakt. Es gibt dazu bestimmt einen Zahlenfakt. Und zwar geht es um 3C273. Mhm. Hat nichts mit dem CCC zu tun. Ja. Sondern das ist die Bezeichnung des scheinbar hellsten Quasars im Sternenhimmel. 3C273 war der erste entdeckte Quasar. Das Objekt befindet sich im Sternbild Jungfrau, steht in der Nähe der Ekliptik und kann gelegentlich vom Supermond bedeckt werden. Ist ja lustig, dass du den also als ersten normalen entdeckt Mond haben, auch gleich der hellste ist. Ja. Und vielleicht interessant dazu, warum dann dieser Quasar doch zu unserem Thema aber passt. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja. Ist es scheinbar oder ist es anscheinend? Nein, scheinbar hellste bedeutet in diesem Zusammenhang, soweit ich weiß, du schaust sogar genau. Ja, ja, ich habe Wikipedia. Es hat eine wissenschaftliche Bedeutung. Ich habe bin diesem Hyperlink gefolgt und der definiert die scheinbare Helligkeit. Die gibt nämlich an, wie hell ein Himmelskörper von der Erde aus erscheint. Also so die genau. die also nicht die wie hell, echte wie die gefühlte Temperatur ist das die gesehene Helligkeit. Gut, aber ich glaube, man könnte jetzt eine philosophische Frage darüber führen, ob es scheinbar oder anscheinend ist eigentlich. Aber ja, der Begriff scheinbare Helligkeit sagt mir auch was. Also, ein erdzentrischer Begriff. Ja. Da vielleicht jetzt noch kurz, was ist denn überhaupt ein Quasar? Ein Quasar oder, ist. Nein, aber wenn es scheinbare Helligkeit ist, dann ist es ja eben nicht erdzentrisch. Aber lass uns da nicht klug scheißen. Ja. Mich. Sorry. Was wäre es denn dann scheinbar? Na, scheinbar ist doch, wenn etwas den Anschein erweckt, aber nicht so ist. Oder? Ja, es ist ja auch nicht. Also, ja. Es ist die scheinbare Helligkeit, aber nicht die scheinbare Helligkeit auf der Erde. Ja, das ist nicht also das ist nicht es okay. Ist die echte Helligkeit auf der Erde, aber die scheinbare Helligkeit in absolute Helligkeit. Ja. So könnte man das sagen. Trotzdem möchte ich nochmal darauf eingehen, dass ein Quasar kein Stern oder so ist, auch wenn er wie ein Stern aussehen kann, sondern ein schwarzes Loch. Und zwar der aktive Kern einer Galaxie. Ja. Genau, und so fühle ich mich auch. Wie ein schwarzes Loch. Nein. Kommen wir doch zum Programm. Ich muss kurz, glaube ich, den Hinweis geben, weil wir auf Twitter gefragt wurden, ob wir das Politisieren sein lassen können uns auf den Tech-Podcast-Teil konzentrieren. Für mich hängt das zusammen und deswegen wird es auch weiter so politisch bleiben, denke ich mal. Nur, dass gegebenenfalls Menschen vorgewarnt sind. Zwei Sachen dazu. Interessanterweise hängt es ja wirklich jetzt so hintenrum auch zusammen, vielleicht nicht mit dem Tech-Teil, aber dem Games-Teil. Und das Zweite ist, bei uns fluktuiert es ja immer im Podcast. Wir waren ja nie nur ein reiner Tech-Podcast. Ich glaube, so in den Anfangsjahren war der Politikanteil sogar noch größer. Ja, wir hatten ja sogar die, ich weiß nicht, ob das hier in diesem Podcast auch die Depression hieß, aber es gab auf jeden Fall den festen Politteil lange Zeit. Das kann wieder passieren. Vielleicht kommt der wieder. Zu haben. Genau, wir besprechen die Themen an, die uns vor die Nase laufen und das sind wohl alles, was uns vor die gesellschaftliche Welt, Themen, Games und Apple und der Rest der Tech-Welt. Genau, das lustige Kaffeekränzchen in Sachen, was uns so bewegt. Genau. Ich kann es ja verstehen, weil gerade so ein Podcast wie unseren, den ziehst du dir rein, wenn du genug von dem ganzen Scheiß hast und abschalten willst. Und dann verfolgt dich der Trump bis in Fanboys. Ach ja, aber ich weiß nicht. Also ich hab unseren Podcast jetzt nie als Rückzugsort gesehen, so was das angeht. ich kann das verstehen, dass man wirklich das braucht. Ich kann verstehen, wenn Leute ihn so benutzen. Mhm. Und das Ding ist halt, Sachen, die uns umtreiben, sind ganz oft seichte und flache Sachen und deswegen ist der Podcast oft seicht und flach und leicht zu hören. Ja. Wir sind seicht und flache Menschen. Ja, und ist in der Hinsicht tut's mir auch ein bisschen leid, Aber das ist halt jetzt so, ist glaube ich meine Einstellung. Ich fände es mal interessant, wenn du so dir Feeds zusammenstellen könntest und Fanboys als Spiele-Podcast hören oder stimmt. Fanboys als reiner Apple-Podcast. Die Folgen wären wahrscheinlich wesentlich kürzer insgesamt. Aber sag das dreimal und irgendjemand schreibt ein Perl-Skript dazu. Ja, mach doch mal. Ich sagte irgendjemand. Oh, ein Freund. Du fragst für einen Freund. Genau. Okay. Spaß beiseite. Wir fangen an mit einer Retrospektive auf Marcel und Agas Wochenende. Korrekt? Genau. Aga und ich waren auf dem Medienfestival in Dresden. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal es stattgefunden hat, aber es gibt's wohl schon. Gefühlt 3 oder 4, glaube ich. Aber ich ja, bin genau. Genau, also gefühlt hätte ich das auch gesagt. Hat stattgefunden in den technischen Sammlungen in Dresden und ist ein Festival, wo man ganz viel ausprobieren kann, ganz viel angucken kann, Spiele, Installationen und so weiter. Leider hatten wir ganz wenig Zeit, uns auf dem Festival umzugucken. Ich habe es gerade einmal einen Stock höher geschafft. Da war dann auch mal wieder der berühmte Linewobbler ausgestellt. Ah, nein. Ah, schön. Das, was ich davon gesehen habe, war auch wirklich spannend. Also die Ausstellung sah echt interessant aus. Teilweise auch so in diese digitale Kunstschiene oder interaktive digitale Sachen. Also es gab auch eins mit einer Kamera, wo man vorbeilaufen konnte. Und dann wurde das Bild umgesetzt in so pixelartige Welten. Also viel zum selber entdecken. Wenn ihr in Dresden seid, nächstes Jahr gibt's das bestimmt auch wieder. Solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. War, glaube ich, auch sogar kostenlos. Also manchmal so ein bisschen wie so eine ZKM-Ausstellung. Das ZKM in Karlsruhe ist ja so ein Medienmuseum. Vielleicht auch ein bisschen Computerspielmuseum. Aktuelle Sachen gab es auch. Wir waren im Indie-Raum. Haben ausgestellt 5 Indie-Entwickler-Teams ihre Spiele. Mhm. Die konnte man da ausprobieren. Das Publikum des Festivals besteht zu einem großen Teil aus Familien mit ihren Kindern. Also von Grundschule bis frühe weiterführende Schule. Aber im Grunde kann da jeder hingehen und das ist auch für jeden interessant. Hm. Wer war denn noch im Indie-Raum? Wie gesagt, 4 Teams, ich kriege sie jetzt gerade die Namen nicht aus dem Kopf genau. Also Beardshaker Games war zum Beispiel dabei. Die haben jetzt gerade einen Titel veröffentlicht für iOS namens Fury Zoo. Mhm. Kann man sich wahrscheinlich nicht merken, weil man nicht versteht, was ich gerade gesagt habe. Also Fury wie das Pferd und Zoo wie der Zoo. Mhm. Ist ein Free-to-Play-Game. Dann waren hauptsächlich noch Studenten da aus verschiedenen Schulen in Deutschland, aus Darmstadt, aus Berlin zum Beispiel. Was mir da sehr gut gefallen hat, war das eine Spiel, das hieß sowas ähnliches wie Impuls, aber mit M. Momentum, glaube ich. Momentum ist noch nicht erschienen, ist ganz nett. Du spielst so einen kleinen Kreis, der über den Bildschirm fliegt und andere Kreise einsammeln oder ein kleines Dreieck, was über den Bildschirm fliegt und andere Kreise einsammeln muss. Und du kannst die Richtung nicht einfach so bestimmen, sondern das ist eine One-Button-Mechanik. Mhm. Es gibt so kleine Planeten mit so Ringen außenrum. Und wenn du dich in diesen Bereich begibst von den Ringen, dann kannst du den Button runterdrücken und dein Dreieck snappt dann auf einen dieser Ringe und fliegt den Ring entlang. Und sobald du wieder loslässt, fliegt das Teil wieder einfach geradeaus weiter in die Richtung, in die der Ring es geleitet hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne, also ich habe ja schon einige Spiele in der Richtung gesehen, aber eine ganz schöne Mechanik, die Spaß macht, um eben da durch Geschicklichkeit dann die Bubble einzusammeln. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen für Mobile Devices, aber wie gesagt, ist noch in der Entwicklung, ist noch für keine Plattform erschienen. Dann gab es noch so ein Spiel, wo du ja Multiplayer in so einer in einem Wikinger-Szenario dich gegenseitig jagst und abschießt. Und dann gab es noch so ein Pong-Derivat, das also ein gethemtes Pong, wo man jeder hat so eine Burg und du schießt so eine Kanonenkugel hin und her mit deinen Soldaten, wehrst du die sozusagen ab, dass sie zur nächsten Burg zurückfliegt. Und wenn der Ball aus Pong sozusagen dann nicht abgewehrt wird von deinen Soldaten, dann fliegt er in die Burg rein und zerstört die Burg. Hm. Fand ich ganz interessant, mal diesen Uralt-Klassiker mit einem Thema zu sehen. Ja. Solche Arbeiten entstehen hauptsächlich dadurch, dass in den Unis ja auch Projekte gemacht werden und dann gibt's halt immer ein Thema, was man ein relativ grobes Thema und dann denkt sich das Team dazu ein Spiel aus und oft kommen dann halt auch Projekte raus, die dann später irgendwann mal veröffentlicht werden. Manchmal gründen ja auch die Studenten danach eine Firma, das hat man hier in München gesehen mit Mimimi und Klonk. Also da passiert schon einiges und ich war eigentlich recht überrascht, wie viele Hochschulen es mittlerweile gibt, wo Game Design oder alles, was um Games herum ist, Illustrationen und so weiter, schon unterrichtet werden. Ja, das klingt doch ganz nett soweit. War es denn für dich auch erfolgreich? Habt ihr Sachen zeigen können, anspielen lassen können? Also für uns beide war es vor allem wegen zwei Sachen toll. Erstens, andere Indie-Entwickler kennenzulernen in Deutschland. Und das ist ja ganz schön, wenn du dann so irgendwo in einem fremden Ort weggesperrt bist und dich dann halt einfach aus purer Not sozusagen miteinander beschäftigst, weil man sich dann besser auch kennenlernt als auf so einer Veranstaltung wie der GDC. Da finde ich, da verläuft sich immer ein bisschen. Da gibt's auch Zufälle, wo man dann Leute näher kennenlernt, aber die Notwendigkeit ist nicht da und die anderen kennen dann auch wieder andere. Wir kannten uns alle untereinander nicht und deswegen beschäftigt man sich eher miteinander. Das fand ich toll. Und das Zweite ist natürlich, es ist immer wieder sehr cool, so eine große Masse von Leuten zu haben, die einfach dein Spiel testen können. Ja. Und wir haben es dazu genutzt, also Aga und ich, das Spiel, was jetzt schon länger in Entwicklung ist, wo wir ja auch letztens den Aufruf zur Namenssuche gemacht haben. Herzlichen Dank für die Einsendungen auch noch. Da einfach testen zu können und für uns war jetzt auch gerade so die, wie man das immer so schön nennt, die Onboarding-Erfahrung wichtig, also wie Leute ins Spiel reinkommen. Und da gibt's nichts Besseres, als das jemandem in die Hand zu drücken und zuzugucken, wo gibt's Probleme, was wird sofort verstanden, wo bleiben die Leute hängen. Und dann kann man sich sozusagen auch live hinsetzen und in Unity ein paar Sachen ändern und den Nächsten in die Hand drücken und du hast eine unbegrenzte Zahl von Testern. Das ist halt im normalen Alltag leider nicht so, sondern alle Freunde haben das Spiel schon gesehen und wissen halt, worum es geht. Ja. Da kriegt man dann keine frischen Eindrücke mehr. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sehr, sehr viele Leute in der Indie-Szene so geschwärmt haben, von Festival zu hüpfen. Herauszustellen ist da Alexander Bruce mit Antichamber, hat ja einen Vortrag gehalten bei der GDC, wo er das ganz lange sehr hoch gefeiert hat, auf die Festivals zu gehen. Es ist halt dieser Kontakt mit Spielern und zu sehen, wie reagieren die auf dein Spiel. Ja. Ich muss hier an der Stelle kurz reinkrätschen und allen, die jetzt böse E-Mails schreiben, schon versichern, dass ich mir auch nicht mehr sicher bin, ob ich jetzt scheinbar und anscheinend richtig rumbenutzt habe. Ja, scheinbar nicht. Ja, anscheinend. gut, kommen wir weiter zum nächsten Thema. Es geht um das neue MacBook. Ja, ja, für 300 Euro. 300 Euro, Hammer. Oder Dollar sogar. Das wird wahrscheinlich 1:1 rübergezogen. Meinst du? Ja, wahrscheinlich. Mit Buchpreisbindung, mit MacBuchpreis. Nein, es geht nämlich um das. Der MacBuchpreis des deutschen, Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Da ist es gar kein MacBuch mehr drin. Verband. Oh je. Ja, Apple hat ein Buch veröffentlicht mit Bildern. Ja, ich habe hier so einen Ausstellungskatalog, der so ähnlich aussieht, der irgendwie auch voll ist mit Apple-Bildern. Aber hier hat Apple das nochmal selbst gemacht und halt Produktfotografie auf Hochglanz gedruckt und verkauft das jetzt quasi als Vanity-Projekt hier für 300 Dollar. Ich sehe gerade in dem verlinkten Artikel den Cube und ich kann nur sagen, oh. Und wie es bei Apple so ist, man kann sich das konfektionieren in verschiedenen Größen. Also es gibt es in kleinen für $200 und in groß für 300. Das sind dann 128 Megabyte und 246 Megabyte RAM in dem Buch. Hm. Wobei die kleine Version ja eindeutig besser ist, weil die ist dünner. Ach nee, das steht nicht da, ob die dünner ist. Ist die dünner oder nicht, ist sie dünner, dicker? Ist nur kleiner. Oh Gott. Wahrscheinlich ist die Batterielaufzeit dann auch kürzer. Das wird nicht lustig. Ich glaube, ich schaffe es jetzt Martin auf, dieses Analogie zu ziehen. Was hat Marcel gerade gefragt? Das schon bestellt? Nee. Da habe ich jetzt wirklich nicht so die Verwendung für. Ich warte ja noch auf mein anderes MacBook. Ja. Das ist heute irgendwie versendet gewechselt. Insofern wobei das ja so günstig ist, dieses Apple-Buch. Es gibt ja kaum Produkte, die du für den Preis kriegst bei Apple. Das stimmt, ja. Vielleicht gerade ein Apple TV. Ja. Selbst so ein, ich habe jetzt übrigens so ein USB-C, USB-Kabel, nein, Lightning USB-C-Kabel gekauft. Die kosten ja 25 Euro. So für einen Meter. Jetzt neue Preise oder alte Preise? Aktuelle Preise. Ah, okay. Wow. Ja. Das ist jetzt schon runtergesetzt, oder wie? Ich weiß nicht, ob sie dieses, es ist ja das Kabel, das haben sie, glaube ich, nicht billiger gemacht. Ach, nur die Stecker oder wie? Okay. Nur die Adapter. Ah, oh. Ich hab's ja jetzt, glaube ich, geschafft, mein Apple Pencil zu verlieren. Damit. Und ärgere mich sehr, dass es keinen Find My Pencil gibt. Und wenn der mal irgendwo hinrollt, dann ist halt auch irgendwo. Ja, sag's. Du brauchst einen iMac, wo du ihn dranhängen kannst, wie gesagt. Einen alten iMac. Kann man immer schön an den Rand kleben, an den Magneten. Ja, genug über das Apple-Buch fabuliert. es gibt nämlich jetzt Fakten zu Super Mario Run. Yay. Die sind nämlich jetzt, Nintendo ist schon wieder gefeatured, obwohl es das noch nicht gibt. Also sie waren ja jetzt irgendwie nach der Keynote gefeatured, weil vorbestellen und sag mir Bescheid. Jetzt sind sie wieder mit, übrigens, jetzt kommt's bald und sag mir Bescheid, wenn es dann kommt. Veröffentlichung ist, glaube ich, am 15. Dezember. Jetzt offiziell. Ja. Mhm. Ja. Und es wird $10 kosten. Ja, aber am 15. Dezember spiele ich doch nicht Super Mario Run, sondern The Last Guardian. Tja, das ist soweit korrekt. Aber vielleicht bist du ja mal unterwegs und dann kannst du Super Mario Run spielen. Ja, das ist richtig. Was ich daran ein bisschen, wo mir da so ein flaues Gefühl kommt, ist, wenn ich denke, was Nintendo so vorhat, wie viele Apps sie rausbringen wollen im Jahr. Und wenn die dann immer 3 Feature-Slots kriegen, dann sind die Feature-Wochen bei Apple ja schon irgendwie dicht. Tja. Ja, das wird natürlich nicht bei allen IPs passieren. Super Mario ist halt dann doch das Flaggschiff. Aber wenn Zelda kommt, ganz sicher auch. Ja, ich denke mal, die wollen Nintendo halt ganz besonders glücklich machen und deswegen sorgen die dafür, dass Super Mario total explodiert, wenn es rauskommt. Und ich denke mal, da die können Dr. Mario aufs iPhone bringen und es wird wahrscheinlich der gleiche Rummel gemacht von Apple. Ja. Also ich denke halt, Nintendo hat wahrscheinlich auch nur unter diesen und in diesem Rahmen zugesagt zu kommen oder zumindest exklusiv eine Exklusivphase auf iOS zu haben unter den Vorzeichen. Das ist ja, glaube ich, noch aktuell, dass es irgendwie nicht zeitgleich kommt für iOS und Android. Aber und es ist, glaube ich, auch die erste. Ist es das erste Mal, dass Nintendo auf eine Nicht-Nintendo-Plattform geht? Nein. Es gab ja Miitomo. Da kann man drüber. Ein neues Icon hat, und zwar ein weibliches Mii jetzt. Nein, ja. Man kann ja darüber diskutieren, ob Miitomo jetzt ein Spiel ist oder nicht, aber es existiert auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch nicht direkt Nintendo, aber Pokémon ist ja auch zumindest teilweise Nintendo. So. Insofern. Ja, so ja, ist schon was anderes. Also, ist so, ja, so ein Nintendo Apple, Core ja. IP irgendwie jetzt genau, auf iOS ist schon was anderes. Ja, ich denke, das ist auch im Interesse von Apple, da dafür zu sorgen, dass die halt wahnsinnig erfolgreich sind auf dem iPhone. damit die den Rest der IP darüber schaffen. Und das ist halt so, ja, Win-Win für Apple und für Nintendo. Und ja, so ist es halt. Wenn die Großen kommen, dann müssen die Kleinen alle ein bisschen Platz machen. Ich sage, ich habe jetzt gerade Miitomo aufgemacht und muss von einem, also ich muss, berichten und das ist wirklich erstaunlich. Bei Pokémon Go war ja so das, was dem Spiel jetzt das Genick gebrochen hat letztes Mal, als ich es nach langer Zeit wieder aufgemacht habe und dann kam, ich lade jetzt erstmal Daten aus dem Internet, weil ich bin ja jetzt schon so uralt, dass ich mich erst updaten muss. Und dann waren die Pokéspots schon vorbei, weil wir sind mit der Tram gefahren. Jetzt habe ich Miitomo aufgemacht und was haben sie getan? Der lehrt jetzt nämlich auch schon seit einer Minute. Sie haben einen Button hingemacht und wenn ich auf den drauf drücke, da kriege ich immer einen Miitomo Coin und ich kann auf den Button, während diese App lädt, so oft draufdrücken, wie ich möchte. Und das Schrecklichste dran ist, es hat jetzt funktioniert. Ich finde das genial. Das ist eine sehr gute Idee. Also zumindest jetzt beim ersten Mal ist es genial, also dass du für die schlechten Ladezeiten belohnt wirst. Man wünscht sich quasi, dass es länger lädt, weil man dann mehr Coins farmen kann. Nein. Nein, ich glaube nicht, dass man sich das wünscht. Nee, aber so an sich, um nochmal auf Super Mario Run zurückzukommen, egal was jetzt die Spielemechanik sein wird, das soll ja irgendwie mehrere, drei verschiedene Modi geben in dem Spiel. Ist interessant, weil du kannst das quasi umsonst runterladen und zahlst dann, um es freizuschalten, einmal $10. Hier steht nichts von irgendwelchen Free-to-Play In-Game-Währungen und Microtransactions. Das wäre ja in der Tat ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Weil das also so, auch? Es gibt halt sonst so wenig Premium, wirklich Premium-Titel für iOS. Und auch sehr schön ist, wenn Nintendo Try Before You Buy macht, dann gibt es natürlich die Hoffnung, dass der App Store das vielleicht mal besser unterstützt. Ja. Weil so Try It Before You Buy ist ja erstaunlich. Ist ja so ein bisschen stiefmütterlich supported, weil eigentlich, du willst eigentlich in die Paid-Kategorie, weil das ist klar, du zahlst einmal und dann gehört dir das Spiel, bist aber in der Free-Kategorie, wo eigentlich die kompletten Top 100 nur mit Freemium-Kacke voll sind. Ja, ja. Und da so ein, ich weiß noch, wir haben bei Carcassonne am Anfang auch kurz drüber nachgedacht, ob wir so ein Try Before You Buy machen. Und unter anderem war ein Kriterium, dann steht da halt free drauf, steht nicht vorne dran, was es kostet. Und dann irgendwann kommt so dieses übrigens PS, jetzt zahl doch mal einen Fünfer, später dann einen Zehner. Was sicher schlecht ankommt. Jetzt ist die Frage, ob das vielleicht ein bisschen besseren Support vom App Store kriegt, wäre schön. Ja, mal sehen, ob man sich dafür Nintendo bemüht, irgendwie Dinge klarer zu machen. Ja, aber diese Pre-Order-Feature, das ist auch schon schön. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich irgendwann accessible für alle wird oder ob das nur die Großen kriegen. Aber ja, Pre-Order. Also ich denke, Pre-Order-Features wird was bleiben, was sehr einem sehr exklusiven Kreis vorbehalten ist. Weil sie haben eh zu wenig Feature-Plätze und wenn die alle mit Pre-Order voll sind, dann ist das so fraglich. Aber so an sich diese Funktionalität von, ich mache jetzt schon mal Werbung und du kannst dich im App Store quasi anmelden für sag mir Bescheid, wenn es das gibt. Genau, das wäre in der Tat interessant für alle. Ja, damit haben wir erstmal den Apple-Teil der Sendung beendet und kommen jetzt zum Social-Media-Teil. Auf Twitter tun sich Dinge. Non-News des Monats, würde ich sagen. Ja, schon ein bisschen. Ja, also wir sprachen ja vor ein, zwei Wochen schon davon, dass Twitter nach der Wahl irgendwie Anti-Abuse-Features irgendwie launchen will, wie man das so schön auf Deutsch sagt. Und das ist jetzt passiert. Ja, Twitter hat jetzt sein viel vorangekündigte Announcement rausgelassen und die neuen und tollen Optionen, um auf Twitter ein bisschen sicherer zu sein. Es gibt da drei. Das eine ist Notifications muten. Notifications, wenn ich das richtig mitkriege, ist es halt das Notifications-Tab, also so dieses, wer hat dir was geschrieben, und Push-Notifications. Das ist für mich eigentlich nicht ein tolles neues Feature, sondern ein Bugfix. Das ist so, wenn dich jemand angeschrieben hat, den du gemutet hattest, dann hast du noch Push-Notifications gekriegt. Also bitte, das ist nicht toll und neu, das ist was, das hätte schon die ganze Zeit so sein sollen. Nummer zwei war dann, shit, ich erinnere mich an Nummer drei. Ich bring mal vor. Nummer drei ist, der ganze Support-Staff hat ein Training bekommen, dass sie jetzt Harassment besser erkennen und schneller reagieren können. Ja, es bleibt offen, ob sie da diesbezüglich auch vielleicht so People of Color eingestellt haben, die sich auch mit dem mit den Gepflogenheiten und dem ganzen Slang und so weiter auskennen, weil es gibt ganz oft, dass irgendwie auf Twitter so Dinge nicht erkannt werden, weil die einfach irgendwie einer bestimmten Gruppe oder Minderheit oder Milieu angehörig sind, das bei Twitter nicht repräsentiert ist und das deswegen keiner mitkriegt. Naja, wobei man schon sagen muss, dass an sich halt dieses Reporting Ding nicht funktioniert bisher. So, ich gehe davon aus, dass das sowieso irgendwo outgesourced ist. Also ich denke nicht, dass bei Twitter in San Francisco Menschen sitzen, die Twitter moderieren, sondern die sitzen irgendwo, wo es wesentlich billiger ist, Menschen hinzusetzen. Und dass man denen jetzt irgendwie auf ihren schlecht bezahlten Job irgendwie nochmal ein Training oben drauf geklatscht hat, ist die Frage, ob das was bringt. Ja. Ja. Ich glaube, der zweite Punkt, den du machen wolltest, ist, sie haben die Regeln ein bisschen augmentiert. Also ein bisschen Richtig, die Hateful Conduct Policy. Genau. Ja. Willst du, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ja, sag. Willst du, soll ich? Ich wollte dich nur erinnern. Ja, es ist ein bisschen ausformulierter, was jetzt Hateful Conduct ist und so weiter. Für mich liest sich diese Seite, also es gibt eine kurze Seite auf Twitter, die kann man nachlesen, die Hateful Conduct Policy. Für mich liest sich diese Seite, als hätte sich einer eine Staffel Suits angeschaut und will jetzt Anwaltspeak schreiben. Aber so richtig konkret ist es nicht. Das ist das, was ich in meinem Mathestudium immer gemacht habe und die Professoren haben mir dann reihenweise um die Ohren gehaut. Hier, du benutzt was, das ist nicht definiert, oder du benutzt was, das ist anders definiert. Beispielsweise tauchen irgendwann die Protected Groups auf. Genau. Und es wird nirgendwo definiert, was eine Protected Group ist. Welche Gruppen schützt Twitter? Welche Gruppen findet Twitter schützenswert? Das wäre ganz wichtig, auch im Licht von den News, dass letztens ist eine schwarze Twittererin wegen einem Whiteface-Video suspended worden. Was so ein bisschen einen blöden Beigeschmack hat. Vor allem, weil ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, wenn man diese Abuse-Geschichten so allgemein formuliert, kann man sie halt auch umdrehen und damit Leute, die gegen jetzt eben nicht Minderheiten, gegen Mehrheiten was schreiben, mundtot machen. Konkret, jenseits von dem Blog-Eintrag, was sich geändert hat, ist tatsächlich im Reporting-Interface gibt es jetzt neben den ganzen anderen Optionen, wenn man einen abusive or harmful Tweet reportet, gibt es da eine Option jetzt neu, die heißt It directs hate against a race, religion, gender or orientation. Das ist so das, was sich wirklich verändert hat im Interface. Ja. Eine Sache, die mir noch hier aufgefallen ist in den Hateful Conduct Gedöns, was auch nicht erlaubt ist, Harassment that references mass murder violent events or specific means of violence in which such groups have been the primary targets or victims. Das ist auch eine ganz dünne Linie, also an References, an nicht Anspielungen, sondern Erwähnungen von Massenmord oder gewalttätigen Vorkommen, in dem diese Gruppen, also in Klammern Minderheiten, die Ziele waren. Hm. Das ist ganz schwierig, weil die Erwähnung von solchen Taten muss ja nicht unbedingt Belästigung sein. Das ist aber jetzt, damit ist die Tür geöffnet, dass Leute hergehen und sagen, hey, der berichtet darüber. Ich reporte das mal. Ja, also ich glaube, da bin ich bei dir. Ich glaube allerdings, dass man in diesen Regeln, da kommt es wirklich drauf an, dass du halt einen Mitarbeiter hast, Mitarbeiterinnen, die darauf achten und verstehen, um was es geht und da richtig geschult sind. Insofern ist diese Schulung schon wichtig. Die Frage ist halt, ob ganz grundsätzlich diese Einheit von Twitter funktionieren kann, so wie sie momentan aufgezogen wird. Ja, also das ist tatsächlich der traurige Kern von dem Problem, dass es muss letztendlich einer dahinter sitzen, der mit Bedacht sich drum kümmert, dass es auch auf eine vernünftige, normale Art und Weise umgesetzt wird. Mhm. Weil wenn du das halt nach dem Buchstaben dieses Gesetzes oder dieser Policy handelst, dann geht es halt sehr leicht umzudrehen. Ja. Und dann können halt, um jetzt mal ein blödes, plattes Beispiel zu bringen, Weiße, die sich rassistisch diskriminiert fühlen, Minderheiten damit zum Schweigen bringen. Und dann haben wir wieder das, was wir eben nicht wollten. Ja, kurz noch eingehakt, das Muten, was du anfangs erwähnt hast, geht jetzt auch für Hashtags und Schlüsselwörter, also was man im Tweetbot ja schon lange machen kann. What? Ja. Gibt's also, das schon? Native Hashtag muten. Ja, also Native Hashtag muten. Nicht, oder? Doch, das geht jetzt. Also ich hab das in meiner Twitter-App schon. Hast du jetzt muss welche ich mal schauen, Twitter-App was der, hast du denn? Was mutet der Marcel jetzt? Also die Standard-Twitter-App. Okay, dann erklär doch mal so als Service-Tipp, wie man was mutet. Ja, also es geht auch im Web übrigens, aber wenn man in der Twitter-App ist, dann geht man auf seinen Notification-Tab. Ich mach's gerade auf, damit ich auch meinen Scheiß erzähle. Notification-Tab. Das ist dieses kleine Glöckchen unten. Links oben ist da so ein Zahnrad. Und dann hat man als dritten Eintrag in den Notification-Filters Muted Words. Und da kann man draufgehen und ein neues Wort eingeben. Und da kann man sowohl Hashtags als auch Wörter muten. Hui. Aber man kann jetzt nicht auf einen Hashtag gehen und es dann muten. Das habe ich noch nicht ausprobiert, nee. Ich probiere das jetzt mal. Bin auf ein Hashtag. Das wäre auch zu einfach. Vielleicht lange halten oder so. Ich glaube, wir raten jetzt alle so vor uns hin. Ja. Wobei sich aber das auch, glaube ich, nur auf deine Notifications bezieht wieder. Nicht auf deinen, nicht auf deine Timeline. Okay. Kommando zurück. Ja, wenn you mute words, you won't get any notification for tweets that include them. Also du kannst halt so Sachen wie Arschloch irgendwie muten, falls du Angst hast, dass sich jemand Arschloch nennst und du dafür eine Notification bekommst. Okay. So. Das ist aber dann auch schon alles gewesen. Ja. Okay. Gut. Im Zuge dessen, Twitter hat sich nicht komplett unfähig gezeigt, sondern hat es jetzt tatsächlich geschafft, einige Neonazis irgendwie rauszuschmeißen. Modernerweise heißt das ja jetzt nicht mehr Neonazis, sondern Alt-Right, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Lustigerweise, wenn man versucht zu recherchieren, wie viele Leute das waren, dann findet man immer die 6 gleichen Accounts, die nicht mehr dabei sind. Es wird aber trotzdem von einem Mars-Exodus gesprochen. ich weiß nicht. Also es sind halt im Wesentlichen halt wirklich White Supremacy, White Power Menschen, die von der Plattform geflogen sind, die sich jetzt darüber beschweren, dass hier irgendwie Linksstalinismus auf Twitter betrieben wird und dass das irgendwie die the Night of Long Knives, also die Nacht der langen Messer wäre und also richtig, richtig üble Gesellen. Es wurde auch schon von der Tweet-Kristallnacht gesprochen. Will man alles gar nicht wissen. Ja, die können ja immer noch Strategieberater werden. Einerseits das und andererseits verziehen sich die jetzt alle auf eine neue Plattform, die da heißt Gab, G-A-B, sprich die ganzen Nazi-Frösche machen jetzt ihre eigenen, wie hieß das früher, als wir mal versucht haben, ein anderes Twitter zu machen? Was dann irgendwie 28 Clients für gab und Alpha und Omega und. Und jeder konnte seinen Server machen und so. App.net. Ach, App.net meinst du? Ja. Ja, dann meine ich was anderes. Ja, ich meine App.net, ja, das andere. Naja, die Nazis machen jetzt ihr eigenes App.net, irgendwie gefundet von Y Combinator, glaube ich, wo sie jetzt irgendwie rausgeflogen sind, weil irgendwie der Y Combinator auch nichts mehr zu tun haben wollte mit dem CEO und der CEO hat sich dann verabschiedet mit I call it like I see it and I helped meme a president into office, Cucks. So, also der CEO ist dementsprechend auch schon auf Linie da und nice. Ja, also man und das ist natürlich auch komplett intransparent, man kann da nicht reingucken, es ist momentan Invite Only und man kann sich irgendwie für die Warteschleife bewerben, nur falls jemand irgendwie unbedingt mit Nazis auf einem Social Network sein möchte, da geht's lang. Wenn du schon zu rechts für Y Combinator bist, dann ist schon, das muss ich auch schon fragen. Ja, ja. Nun ja, aber kleine Schritte auf Twitter, lange überfällige kleine Schritte auf Twitter. Auf Facebook hingegen ist man momentan auch wieder ein bisschen in den News, und nämlich mit den ganzen Fake News, die auf Facebook in letzter Zeit passiert sind, gerade vor der Wahl. Und da wird jetzt so ein bisschen nachgefragt, inwieweit denn das vielleicht auch wahlentscheidend ist, wenn irgendwie 1 Million Mal geshared wird, dass der Papst Trump-Unterstützer wäre, was halt nicht stimmt und irgendwie von einem mazedonischen Teenager auf seiner Fake-News-Seite veröffentlicht wird und dann auf Facebook irgendwie die Runde macht. Das ist so crazy. Da habt ihr die Karte gesehen mit dieser Wahlkarte, wo Amerika fast vollständig rot ist, nur an den beiden Küsten, so ganz kleine. Mm. Und darunter steht, Trump gewinnt die Popular Vote mit 7 Millionen Vorsprung. Ja, ja, ja. Total crazy. Okay. Ich habe andere Karten gesehen, die genauso absurd waren, aber das war vor der Wahl. Ja. Also wenn du was die Quelle angeht, nicht wählerisch bist, kannst du, glaube ich, jeden Fakt belegen, den du dir ausdenken willst. Man muss das nur auf Facebook alles, Facebook, Zuckerberg hat ja die Woche irgendwie gesagt, das wäre irgendwie crazy, um ihn zu zitieren, dass Facebook Menschen beeinflussen würde dahingehend, weil man sich dann auch fragt, warum verkaufen die dann Werbung, wenn sie niemanden beeinflussen können, aber. Also hat er gesagt, dass der Gedanke albern ist, oder? Ja, also er sagte, der Gedanke, dass jemand politisch beeinflussbar wäre von Facebook News, wäre crazy. Naja, also was man da halt sieht, ist eigentlich nur eine verstärkte Version des Real Life. Das heißt, wenn du in einer bestimmten Gruppe lebst von Menschen, die die gleiche Meinung haben wie du, oder die, anders, wenn du in einer bestimmten Gruppe lebst, wo es eine ganz starke Meinung gibt und es ist eine ganz starke Mehrheit, die die Meinung hat, dann hast du natürlich einen sozialen Druck, diese Meinung auch anzunehmen. Und der einzige Unterschied im Internet war ja, du kannst dir halt erstmal die Leute raussuchen, deren Meinung du annehmen möchtest und schmorst dann da halt im Saft. Ja, du kannst dir halt auch noch deine Realität irgendwie so zusammenklicken, wie du sie haben möchtest in Sachen Newsfeed und was du so als Fakten konsumierst. Ja gut, aber ich kann, also weiß ich nicht, wenn ich in der Dorfkneipe mir die über die Politik spreche mit anderen Leuten, die auch aus meinem Dorf, und Dorf ist jetzt sinnbildlich gedacht eine Community, ja. Dann werden die auch auf eine gleiche Art und Weise bewertet. Jetzt kann man sagen, okay, die haben vielleicht früher Tagesschau geguckt und dann noch eine andere Quelle gehabt. Ich glaube aber, es ist schon ein Unterschied macht, ob du sagst, der Huber Sepp hat mir erzählt, der Papst unterstützt den Trump, oder ich habe diese Nicht-Lügen-Presse-Webseite, irgendwie den Denver Guardian irgendwie im Internet gesehen, der sagt mal, wie es ist und nicht wie der ganze Rest der Lügenpresse. Das ist, glaube ich, schon strukturell noch ein Unterschied. Ich glaube, das ist eher ein Unterschied in der Stärke angeht. Mhm. Weil du das Gefühl hast, du hast da noch mehr Belege, ja, als die du vom Hörensagen hast. Ja, und aber die Mechanismen, die dahinter funktionieren, sind eigentlich ganz normale. Ja. Die sind halt problematisch. Ja. Die sind halt auch problematisch, aber die Frage ist auch immer, wie gerät man da rein in so einen Zyklus, wo du, ja, wahrscheinlich sind es erstmal Zweifel, und dann entdeckst du, dass es irgendein Artikel postet, der deine Zweifel unterstützt. Ja. Und da, ich glaube, dann ist der Weg recht leicht, da dann in so ein Hamsterrad zu kommen. Ja, also du musst halt nur irgendwo einen Einstieg in diese die Presse lügt uns an Erzählung finden. Und wenn du dafür halt genügend Indizien gesehen zu haben glaubst, dann bist du da natürlich für diverse Verschwörungsszenarien offen. Das ist auch einer der Gründe, wahrscheinlich ist es eine sehr nervige Eigenschaft, aber ich habe angefangen, jeden Quatsch zu korrigieren. Also wenn mir jemand irgendeine unwichtige Geschichte erzählt am Mittagstisch, wo ich weiß, das ist ein Fake, dann sage ich, das ist ein Fake. Und egal, ja, in welche Richtung der geht. Ich meine, ja, ich hatte letztens auch, ob mir die Fake-Geschichte gefällt oder nicht, ist mir da wurscht. Sondern ja, wenn ich weiß, das ist nicht richtig, dann nochmal darauf hinweisen. Ich hatte letztens auch die Situation, dass mir jemand per DM diesen Panda im Flugzeug geschickt hat. So, und sagte, oh, wie süß, guck mal, der Panda darf im Flugzeug fliegen, weil irgendwie China und was nicht alles. Und dann muss ich ihm halt auch sagen, so, nein, aber das ist irgendwie eine Fernsehwerbung und das ist ein Mann in einem Panda-Kostüm und das ist kein echter Panda. Und wow, also, das ist aber dann ein sehr gutes Panda-Kostüm. Ja, ja. Schon sehr traurig. Also es geht auch mittlerweile so weit, dass ich so eine Schublade im Kopf mir reserviert habe für News, die ich gehört habe, aber noch nicht verifiziert. Ja. und das sind halt gerade auch Sachen, wo ich sage, ah, das wäre aber gut, wenn das so wäre. ja. Die dann erstmal da reinstecke und dann im Hinterkopf habe, okay, falls ich dann nochmal drüber reden will, erst nochmal irgendwie eine Bestätigung dafür kriegen, dass es richtig ist. Nee, es gab ja zum Beispiel auch, also es gibt natürlich auch auf linker Seite sozusagen, es gab ja dieses eine Trump-Zitat in Anführungszeichen, das rumging, von wegen, wenn ich kandidieren würde, dann würde ich für die Republikaner kandidieren, weil die sind alle so doof. Das war halt irgendwie auch total made up und es gab dafür keinen Beleg. Es gibt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel von einem dieser Sachen, die ich da einsortiert habe, und das war, ich habe irgendwo gelesen, China hat zu Trump gesagt, hallo, der Klimawandel wurde nicht von uns erfunden, sondern der ist echt. Ich habe das nicht verifiziert. Es wäre lustig, wenn das so wäre, wenn gerade China auf den Klimawandel pochen würde. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Deswegen verbreite ich es so auch nicht. Und dann ist es noch so, dass es ja Dinge gibt, wie zum Beispiel, dass die E-Mails von Hillary Clinton Dauerthema in den Medien waren, wofür ganz viel Coverage ihres tatsächlichen Wahlprogramms zu kurz gekommen ist. Und das ist halt dann auch so, also das ist dann, das habe ich gerade bei mir bemerkt, dass ich da so den Medien nicht wirklich traue, so fair Berichterstattung zu machen. Wie geht man jetzt mit sowas um? Weil das schlägt in die gleiche Lügenpressekerbe, kommt mir jetzt aber wie ein Fakt vor. Und ich meine, das kann man ja auch objektiv nachprüfen, dass die Berichterstattung über die E-Mails halt ein Vielfaches, und zwar tatsächlich ein Vielfaches, der Berichterstattung von anderen Wahlkampfthemen war. Ja. Und da ist dann, da verwischt sich dann spätestens da die Linie für mich so komplett, wo der Aluhut jetzt auf seine Lügenpresse schimpft und wo ich einen, wie ich meine natürlich, gesunden Skeptizismus der Berichterstattung gegenüber an den Tag lege. Und what the fuck? Wer übrigens zu den E-Mails alles wissen will, was man dazu so wissen möchte, dem sei dem sei die This American Life Folge von vor letzter Woche empfohlen. Ah, ja, ja. Die Folge 601. Mhm. Die rollt das alles nochmal sehr schön auf und erklärt, was passiert ist. Und das ist alles so hanebüchen und man hat so viel Mitleid, weil das irgendwie sein, ja, dann ist da dieses MacBook im Keller, auf dem Bill irgendwie seinen E-Mail-Server hostet und dann hostet sie da mit und dann muss sie das MacBook irgendwie mit FedEx wohin schicken, weil sie die E-Mails nicht runterkriegen. Und das ist alles so absurd. Und also was ich noch total erschreckend fand, was jetzt auch passiert ist, ist, es wurde ja immer darüber berichtet, dass Donald Trump und Hillary Clinton die unbeliebtesten Kandidaten seit Ewigkeiten sind. Ja. Ja? Und das ist ja eigentlich die Berichterstattung über einen Fakt, nämlich man hat Umfragen genommen, repräsentative Umfragen, wo das immer rausgekommen ist und hat die weiter verbreitet. Ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen, die nur die Wahl so am Rande verfolgt haben und was da am Ende hängen geblieben ist, ist der allgemeine bestätigte Konsens, dass sowohl Donald Trump als auch Hillary Clinton die schlimmsten Kandidaten seit ever sind. Ja. Ich will das unterstreichen bei Donald Trump. Bei Hillary Clinton würde ich das gerne ein bisschen differenzierter sehen, weil man kann schon diskutieren, ob sie jetzt schlimmer ist als George W. Bush. Ja, wobei das Gruselkabinett von Horrorclowns, gegen das Donald Trump im republikanischen Lager angetreten ist, enthält ja auch furchtbare Gestalten außer Trump. Was ich interessant fand an der Sache ist, man kann da unterschiedlicher Meinung sein, ja, wie man Hillary findet, aber das ist eine Story, die immer wieder auch in deutschen Medien so berichtet wurde, dass tatsächlich am Ende hängen geblieben ist, dass es war eine ganz fürchterliche Kandidatin. Ja. Also, und das finde ich erstaunlich. Warum ist das passiert? Weil wenn man sich ein bisschen mehr mit Hillary beschäftigt, dann gibt's da halt Sachen, die kann man richtig scheiße finden, je nachdem, wie man eingestellt ist, also auch wie hawkisch sie ist, also wie. Ich meine, als Außenminister kannst du dir halt da auch ganz viel Spreisel einziehen, weil du halt einfach mit ziemlich üblen Entscheidungen konfrontiert bist. Worauf ich hinaus will: Ich finde es erstaunlich, dass das die neutrale Berichterstattungsposition geworden ist. Und zwar in Europa. Ja, nicht, vor allem, also, nicht bloß in Amerika. Ich verlange auch von niemandem, dass er Hillary so gut findet, wie ich sie finde. Ja, also es ist einfach hanebüchen zu sagen, sie ist genauso schlimm wie Trump. So, das ist einfach, das gibt die Realität nicht her. Ja. Oder überhaupt vergleichbar. Ja. Naja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, die China-Geschichte. Ich habe mal kurz gegoogelt, das ist Bloomberg, die das berichten. Die Washington Post berichtet das auch mit Berufung auf Bloomberg News und das soll der Vize-Außenminister von China gesagt haben auf einem UN-Talk in Marrakesch. Insofern. Okay, das wäre jetzt der Punkt, wo ich mit dem Fact-Checken aufhören würde und das als Wahrheit berichten. Ja. Mehr Mühe mache ich mir dann auch nicht. Ja, wenn Bloomberg nicht. Okay, nee, lassen wir das. Ja. Ja. Ja, also wir können noch kurz am Rande anmerken, dass Bannon, der ja jetzt irgendwie der oberste Berater von Trump wird und ernannt ist worden dazu, der im Prinzip noch mehr Einfluss hat als der Chief of Staff. Der hat jetzt irgendwie, also von dem ist ein altes Washington Post Interview aufgetaucht, netterweise natürlich jetzt auch erst nach der Wahl, dass die Presse sich damit beschäftigt, wer Bannon ist, indem er so meint, ja, hier in Silicon Valley, da gibt es zu viele Asian CEOs und das wäre ja schön, wenn hier wir nicht nur, wie ist die genaue Formulierung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, a country is more than economy, we are civic society. Also man müsste ja auch gucken, dass die Unternehmen da die Gesellschaft widerspiegeln. Und das könnte ja nicht sein, dass so viele South Asian und Asian CEOs in Silicon Valley rumsitzen. In diesem Sinne, wir wollen uns ablenken mit Konsum Fang an mit. Ich wollte noch kurz so den Hintergrund von Steve Bannon umreißen. Steve Bannon ist ein Chairman von Breitbart News, was auch eine Alt-Right, sagen wir Alt-Right oder sagen wir Neonazis? Wahrscheinlich sagen wir beides. Ja. Ich denke, man muss das immer zusammen sagen, damit es so ein bisschen, damit man weiß, von was man spricht. Eine Neonazi, sogenannte Alt-Right-Webseite, News-Webseite, die wirklich die schlimmsten Hit-Pieces, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, loslässt, die auch wo Milo Yiannopoulos sich auch treibt wahrscheinlich noch. Immer noch, ja. Die also so den Hass gegen Frauen und Minderheiten gut befeuert. Und der früher auch schon mit Trump Kontakt hatte in einer Breitbart Daily News, glaube ich, einer Radio- oder Sendung oder Podcast, wo er Trump öfters mal interviewt hat. Jetzt ist er so der Chief Advisor. Mhm. Da gibt es auch sehr viel Gegenwehr dazu. Also es gibt Kampagnen, wo Leute ihre Abgeordneten anrufen, damit die da Druck machen. Dass die Wahl auf Steve Bannon gefallen ist, ist wohl in der Republikanischen Partei auch ziemlich unpopulär. Also auch so sehr konservative News-Reporter, Glenn Beck ist der Perl. Nee, der XP-Typ. Glenn Beck hat auch gesagt, der ist ihm zu rechts. Also es ist jetzt schon sehr kontrovers. Und da kommen wir zu dem letzten Punkt, wo ich hin wollte, weil wir haben ja letztes Mal gesagt, man müsste sich irgendwie politisch engagieren. Und ich bin eigentlich auf zwei Dinge gekommen, was man machen kann, außer wählen. Man kann andere Leute zum Wählen bringen, also vielleicht sich eine Partei suchen, die man gut findet, die jetzt nicht die AfD ist, und für die Werbung machen, vielleicht da eintreten, vielleicht auf Wahlkampfveranstaltungen mithelfen und natürlich auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich kenne viele Leute, die sagen, wozu willst du demonstrieren? Es ändert eh nichts. Geh wählen und sonst bleib daheim. Aber wenn man sich Polen anschaut, wo dieses Abtreibungsgesetz rauskam, eingeführt wurde, werden sollte, hat es riesige Demonstrationen nach sich gezogen, die dann letztendlich den Erfolg hatten, dass dieses Gesetz eben doch nicht eingeführt wurde. Und wenn man sich die Pegida anschaut. Das wird man sehen, ob das noch, also nicht in der Form. Es kommt dann durch die Hintertür vielleicht doch noch, ja. Aber es ist erstmal ein augenscheinlicher populärer Erfolg. Mhm. Und da muss ich dem AfD-Mann Lutz Bachmann recht geben, der sagt, die Pegida treibt die Politik vor sich her. Und da sieht man halt auch die Pegida, die wöchentlichen Demonstrationen von diesen rechten Massen bringen die Politik dazu, auch auf deren Linie einzuschwenken oder zumindest zu versuchen, da so ein bisschen Wählerstimmen abzugreifen. Das heißt, es ist nicht sinnlos, zu demonstrieren und auf die Straße zu gehen. Und wer sich das antun mag, es gibt viele Leute, die das nicht können, aus den verschiedensten Gründen. Wer sich das antun mag, der soll das ruhig mal machen. Ich empfehle euch das. Ja. Ich kann noch anmerken, das ist jetzt nichts, was wirklich ein aktives Ding ist, was eine große Außenwirkung hat, aber was man auf jeden Fall trotzdem tun sollte, ist nämlich irgendwie nicht anfangen, das, was gerade passiert, als neues Normal irgendwie zu akzeptieren. So, dass es irgendwie jetzt normal wird, wenn ein Antisemit Chief Advisor vom US-Präsidenten ist und dass es normal ist, dass der mal heute das sagt und morgen das und also alles, was passiert im Prinzip. Und dass man nicht sagt, ja, das war jetzt alles Wahlkampf und jetzt gucken wir mal, was passiert, Also das sind einfach nicht die Spielregeln, nach der unsere Gesellschaft funktioniert oder bisher funktioniert hat. Und ich finde, das sollte auch so bleiben. Ja, und es gibt ja auch die diese Falle, in die man gern tappt, ist, wenn dann, ich sage jetzt mal, schlechte Menschen was Richtiges sagen, dann dem doch zuzustimmen. Also beispielsweise, wenn in der Bild-Zeitung mal ein guter Artikel kommt durch Zufall, den zu retweeten. Oder die NPD macht das ganz gern, dass sie gegen Kinderschänder agitiert. Und dann zu sagen, ja, da haben die Nazis natürlich recht, die Kinderschänder sind wirklich schlecht, sondern da weiter zu differenzieren und sagen, das sind Leute, mit denen wir keine gemeinsame Sache machen wollen. Auch wenn sie in dem Fall mal tatsächlich was Korrektes sagen. Ja. Das ist auch so eine Falle, in die man ganz gern fällt. Ich meine, das klingt jetzt alles so nach Friss oder Stirb, also so niemals kapitulieren, es gibt nur Weiß und Schwarz und wir gegen die. Aber das meine ich gar nicht. Aber ich will mich eigentlich dir anschließen und da vor der Normalisierung warnen, und man muss da immer die Augen offen halten und sich merken, was das für Leute sind, die da jetzt in Amerika an der Macht sind. In diesem Sinne, kurze Ablenkung für alle, die den Polit-Teil der Sendung überstanden haben. Das erste auf der Liste habe ich Quick Draw. Schnell, mal. Ja, Google hat's mal wieder geschafft. Die künstliche Intelligenz von Google. Ich muss sagen, dass ich wieder mal so Social Media abstinent war, dass Aga mich darauf hinweisen musste. Ich habe es zuerst mal nicht selber mitgekriegt. Gestern irgendwie ging bei uns so die Welle rum von Leuten, die Quick Draw gespielt haben. Und zwar ist es eine Web-App von Google. Prinzip ist relativ bekannt. Du kriegst einen Begriff und musst ihn malen. Zum Beispiel Hut oder Blume. Und dein Gegenüber erkennt den dann oder erkennt ihn nicht. Und ja, du versuchst ihn so zu malen, dass dein Gegenüber den erkennt. Und der Witz am ganzen Spiel ist, dein Gegenüber ist ein neuronales Netzwerk. Das heißt, Google setzt seine neuronalen Netzwerke ein, um zu erkennen, was du da malst. Das ist, finde ich, gleich auf mehreren Ebenen spannend. Nachdem du das gemacht hast, du hast 20 Sekunden Zeit, glaube ich, bloß, um das zu zeichnen. Meistens klappt es auch, dass es erkennt. Danach kannst du auch gucken, was haben denn andere Leute gemalt zu dem Begriff. Finde ich erstens ganz toll, um Englisch zu lernen. Wenn du mal ein Wort nicht weißt, siehst du danach. Wenn die, vor allem, mir ist auch passiert, gerade bei diesen ganzen Autosachen mit Bulldozer und Truck und die beiden jetzt gerade nicht, sondern die mir jetzt nicht einfallen, dass ich oft gar nicht so genau wusste, was unterscheidet jetzt diese Autoart von einer ähnlichen. Ja, also was ist genau nochmal ein SUV? Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, dass es ein SUV ein Auto ist, aber mehr jetzt auch nicht. Also da kann man auch sein eigenes Sprachgefühl ein bisschen differenzieren. Aha, ja. Und was natürlich auch total interessant ist, zu sehen, was für Bilder kommen bei anderen Leuten in den Kopf, wenn die einen Begriff sehen. Und wie ist es kulturell? Für manche Dinge gibt es anscheinend Symbole, die verallgemeinert sind, für andere Dinge nicht. Zum Beispiel ein Berg ist fast immer eine Linie mit zwei Spitzen und eine Spitze ist niedriger und eine Spitze ist höher. Und dann, so sieht halt ein Berg aus und der wird als Symbol fast immer so gemalt. Auch super spannend, dann kommen Sachen wie Klavier. Manche malen das von oben, manche malen nur die Tastatur, manche malen es von links, manche malen es von rechts. Also so dieses allgemeine Bewusstsein mal visuell aufzubereiten, was da ist, was kommt Leuten in den Sinn, wenn sie was Bestimmtes hören. Auch sehr lustig fand ich dann Power Socket, also Steckdose, die in den verschiedenen Ländern immer sehr unterschiedlich aussieht, aber auch dann auch erkannt wurde vom Algorithmus. Was ich mich gerade frage, ja doch, es lernt auch, während man malt. Weil also die Bilder, die man sieht, sind ja, glaube ich, so die initialen Lernmuster. Weil viel von dem, was man jetzt so malt, erkennt er ja schon, bevor man es fertig gezeichnet hat. Mhm. Aber ja, also es ist eine ganz nette Werbung für Google, die auch Spaß macht. Ja, das sind ja natürlich auch interessante Daten, die da rauskommen. Und ja, die kann halt dann auch wieder Google bloß nutzen. Hm. Aber ja, es sind soziale Experimente. Ich finde es sehr, sehr spannend. Mhm, witzig. Witzig zu auch, was dann rauskommt an Daten am Ende. Das ist also, da bin ich sehr gespannt. Alleine, wenn ich mir jetzt so eine dumme Anwendung vorstelle, wie oft musste ich Dinge mit einem Symbol darstellen, also in einem Interface. Und wenn ich weiß, woran die Leute denken und woran sie auch erkennen, dass irgendwas jetzt bedeuten soll, dass es ein Ablageordner oder damit kann ich was exportieren oder so. Ja. Also diese Daten zu haben, ist da schon sehr, sehr hilfreich. Nee, man kann sich beliebig viel damit vorstellen. Also du kannst auch eine kannst ja auch eine App. Entschuldigung. Du kannst dir auch eine App vorstellen, die irgendwie so Omnigraffle-mäßig halt irgendwie dich irgendein Symbol zeichnen lässt und das dann durch eine schöne Version dieses Symbols ersetzt. Also du zeichnest ein Fahrrad und dann ist es ein hübsches Fahrrad. Das würde auch Spaß machen, wäre auch eine tolle Sache. Ist, glaube ich, so ein Seitenprodukt oder Nebenprodukt von der AI-Konferenz, die Google gehalten hat diese Woche. Also was da sicher auch nochmal passieren wird, ist das wie mit diesen Träumen, Traum-Apps, wo sie es dann halt mal umdrehen und dem Algorithmus dann Begriffe füttern und der zeichnet dann was. Mhm. Was dann sozusagen die Essenz, was ist die Essenz einer Giraffe? Die Essenz einer Giraffe. Damit weiß ich jetzt auch, wie der Podcast heißt. Ich wollte gerade sagen, ja. Sehr schön. Und komme an dieser Stelle zum letzten Thema, das irgendwie seit Jahren hier ein Standardthema ist. Und das ist schon wieder ein Jahr rum Thema. Genau. Es geht, wie Stammhörer, Hörerinnen raten werden, um Desert Bus. Ein Event, das gerade stattfindet und noch die nächsten 24 bis 48 oder vielleicht ein bisschen länger Stunden stattfinden wird. Um was geht es? Es geht darum, dass eine Gruppe von kanadischen Kleinkünstlern, um das mal sehr deutsch zu sagen, das schlechteste oder langweiligste Spiel der Welt spielt, nämlich Desert Bus. Desert Bus ist ein Simulator, der simuliert, wie man von Tucson nach Las Vegas fährt, durch die Wüste mit einem Bus. Es passiert nichts, außer dass der Bus in unregelmäßigen Abständen nach links zieht und man gegensteuern muss. Das heißt, man kann ihn nicht irgendwie einfach liegen lassen und fahren. Und man muss die vollen, ich weiß nicht wie viele Stunden es dauert, diesen Bus von Tucson nach Las Vegas zu fahren, vor dem Gerät sitzen und immer gegensteuern. Und wenn man dann in Las Vegas angekommen ist, bekommt man einen Punkt und fährt zurück. So, das ist die Kurzversion des Spiels. Das ist an sich jetzt nicht besonders spannend, deswegen sind das auch Kleinkünstler, die dann lustige Dinge machen, wie, sie haben zum Beispiel angefangen mit einem Hamilton-Song, den sie auf Desert Bus umgeschrieben haben. Das war die Eröffnungsnummer. Und machen auch sonst die ganze Zeit Quatsch und Unsinn und man kann ihnen auch sagen, was sie machen sollen und dann spielen sie irgendwie eine Szene aus was auch immer nach. Also da ist irgendwie, dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt. Nice. Das Ganze kommt zugute. Child's Play, das ist eine gemeinnützige Organisation, die dafür sorgt, dass in Krankenhäusern, in den Kinderabteilungen Computerspiele zur Verfügung stehen, damit die Kinder, die da sind, was zum Spielen haben. Ja, einschalten, man kann zugucken über Twitch und man kann auch spenden und ich kann das sehr empfehlen, das macht Spaß.

I'm really impressed with all of our ability in that regard. We have no further plans. I'm excited to see what we'll do at Desert Bus 20. Yeah. That concludes the pre-figured out part of this. Yeah, we have nothing else from here on out. Nothing else is plans. Big thanks, by the way, to Molly Lewis. Yes! Yeah! Who did that amazing rewrite, because it was great.